Kundgabe 4972. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.09.1950. Verschiedene Geistesrichtungen. Liebe garantiert Wahrheit. Es ist eine völlig freie Willensangelegenheit, in welcher Geistesrichtung die Menschen sich bewegen wollen und ihnen von mir aus keine Beschränkung auferlegt wird. Doch niemals wird es ihnen an Gelegenheiten fehlen, Kenntnis zu nehmen von verschiedenen Lehren und verschiedenen Geistesrichtungen, so dass sie sich frei entscheiden können. Immer aber haben sie die Möglichkeit, sich in der Liebe zu üben, und dementsprechend werden sie auch der Wahrheit nahe kommen, also sich der Geistesrichtung anschließen, die mich ihnen näher bringt. Die Liebe allein garantiert ihnen die Wahrheit, denn selbst eine Lehre, die der Wahrheit entspricht, wird verständnislos bleiben für den, der die Liebe außer Acht lässet, wie umgekehrt der liebende Mensch die Wahrheit vom Irrtum oder der Lüge zu trennen vermag und so in jeder Geistesrichtung den rechten Weg zu mir finden wird. Es würde wenig oder keinen Wert haben, wollte ich eine Geistesrichtung von allem Irrtum säubern, denn der Lebenswandel des Einzelnen würde sehr bald wieder das Reine verunstalten, so wie er ohne Liebe geführt wird. Und so könnte auch eine in vollster Wahrheit gegründete Kirche in kurzer Zeit erhebliche Abweichungen aufweisen, weil der Mensch mit freiem Willen nicht zur Liebe gezwungen werden kann. Ohne Liebe aber auch die Wahrheit nicht bestehen könnte. Und somit selbst die reinste Lehre sehr bald eine Trübung erfährt, wo den Menschen die Liebe fehlt. Ich kann also nur immer wieder die Liebe predigen und meine Diener auf Erden anweisen, ihrer als erstes Erwähnung zu tun, auf dass den Menschen nun auch die Erkenntnis wird, wo die Wahrheit ist und wo mein Gegner wirkt, indem er Irrtum und Lüge unter die Wahrheit bringt, um diese zu verdrängen und also auch mich, den Menschen, unkenntlich darzustellen. Darum ist es nicht von Belang, welcher Geistesrichtung ein Mensch angehört, weil er sich immer nur dann in der Wahrheit bewegt, so er in der Liebe lebt, dieses aber nur gepredigt, nicht aber zwangsläufig erreicht werden kann. Darum ist auch erstes und letztes Gebot die Gottes- und die Nächstenliebe, denn nur das Erfüllen dieses Gebotes garantiert einen Wandel in der Wahrheit. Sie garantiert die Mitgliedschaft zur rechten Kirche, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Denn die Liebe bringt das Erkennen der Wahrheit mit sich und also auch den rechten Glauben, die Überzeugung, dass sich der Mensch in der Wahrheit befindet. Darum strebet vielmehr einen Lebenswandel in Liebe an als eine bestimmte Geistesrichtung. Und ihr werdet auch dann den rechten Weg gehen, den Weg der Wahrheit, der zum ewigen Leben führt, zu mir, der ich die Liebe und die Wahrheit selbst bin. Amen.